Anleitung zum utopischen Denken. Anhand eines Vortrages von Frigga Haug über feministische Utopien in der Literatur wollen wir verschiedene Aspekte des utopischen Denkens aufzeigen. Zu Beginn des Vortrages beschäftigt sich die Sozialwissenschaftlerin Frigga Haug allgemein mit Utopien, ihrem Nutzen für linke Politik und die Schwierigkeiten des utopischen Denkens. Im zweiten Teil geht es konkret um eine feministische Utopie, der Roman Er, Sie und Es von Marge Piercy. Die Auseinandersetzung mit Utopien ruft unterschiedliche Gefühle hervor. Auf der einen Seite stehen Utopien für Träumereien, Eintauchen in Fantasiewelten, Vorstellungen von einer anderen, besseren Gesellschaft. Auf der anderen Seite werden sie als Kinderkram abgetan, die nur fantastisch und unreal sind. Ist utopisches Denken nur naives Fantasieren? Oder können Utopien nicht auch eine Motivation für konkrete Vorstellungen einer anderen, besseren Gesellschaft sein? Meine spontane Antwort, wenn man mich fragen würde, wozu braucht man eigentlich Utopien, wäre, dass sie Fantasie entfesseln können, dass sie unsere Gedanken in Bewegung bringen, die sonst allzu sehr im Gewohnten stecken bleiben, dass sie das Selbstverständliche erstaunlich machen. An der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik gab Frigga Haug ein Seminar über gesellschaftliche Utopien. Anhand von verschiedenen literarischen Beispielen sollten sich Studierende mit dem Thema auseinandersetzen. Zu Beginn des Seminars sollten sich die Studierenden selbst in Zukunft denken und ihre eigenen Wünsche, Hoffnungen und utopischen Entwürfe benennen. Dabei wurde deutlich, dass diese Denkweise von den Gesellschaftsverhältnissen, in denen die Studierenden leben, stark beeinflusst ist. Die Entwürfe waren weit davon entfernt, Utopien zu sein. Die Studierenden wünschten sich zum Beispiel ein besseres Nahverkehrssystem für Hamburg oder mehr und bessere Kindergärten, bezahlbar und in Reichweite und so weiter. Kurz, man muss schließen, dass sie alle in Verhältnissen lebten, die ihre Wünsche dermaßen in die Bewältigung des Alltags gefesselt hatten, dass man davon ausgehen kann, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, selbst die Fähigkeit zu wünschen, viel nachhaltiger bestimmen und beschneiden als angenommen, dass man also utopisches Denken eigentlich erst lernen muss. Utopisches Denken bleibt im Alltäglichen stecken, sogar das Wünschen verkümmert. Dies zeigt die Journalistin Barbara Ehrenreich in ihrem Buch Arbeit pur. Sie befragte Frauen, die in einer Putzkolonne arbeiten, ein typischer Job im Niedriglohnsektor, nach ihren Wünschen. Diese Frauen wünschten sich einen Tag zum Ausschlafen und dann doch noch so viel Geld, dass es langt zum Essen. Das kann man also nicht als utopisches Denken bezeichnen, sondern wieder kann man daraus lernen, dass utopisches Denken einen Raum braucht, in dem es sich entfalten kann und das gelernt gehört. Literarische Utopien können dazu verhelfen, sich aus dem Gewohnten zu lösen. Die wären so ein Lehrmaterial. Zugleich können sie etwas weiteres. Sie dienen zur Überprüfung der eigenen Wünsche und ihrer Ankettung an Normalität und an Tradition. Indem unsere gewohnte Gesellschaft literarisch schon abgeschafft oder überwunden ist, also indem in so einer Utopie unsere Gesellschaft hinter uns gelassen ist, wird man konfrontiert damit, dass die eigenen Wünsche und Gefühle, die man hat, unter Umständen in der alten Gesellschaft stecken geblieben sind und deswegen sich nicht wirklich mit der neuen Gesellschaft in diesen Romanen anfreunden können. Dafür gebe ich wiederum, damit es nicht so trocken bleibt, ein Beispiel aus einem anderen Utopie-Seminar. Dort lasen wir Marge Piercys Frau am Abgrund der Zeit. Das ist ein ganz schöner Roman, ich komme auf den nochmal später kurz zurück. Aber diese Frauen dort auch die Männer, aber mehr noch die Frauen, äußerten einhellig Empörung über das, was dort vorgeschlagen wird. Zum Beispiel, dass die Kinder dort drei Mütter haben, die nicht mal nach Geschlecht festgelegt sind, also auch Männer können Mütter sein, und die nicht mit den Kindern blutsverwandt sind. Und dass sie dann noch die Kinder in der Adoleszenz aus dem Hause in die Wildnis zur Bewährung schicken, um nicht die Familienform, von der man ja schon weiß, dass sie ziemlich viele Schäden anrichtet, zu sehr zu befestigen. Die gleichen Studierenden, die sagen das also unglaublich und beschuldigten sie aller möglichen, geradezu rassistischen Vorurteile, je nachdem, was sie gerade auf Lager hatten. Jedenfalls, die absolut dagegen waren, die gleichen Studierenden hatten vorher theoretisch die Familie, die Mütter, Eltern überhaupt vollständig abgeschafft. Aber sie hatten gar keine Vorstellungen, was sie an die Stelle setzen wollten. Also diese Versuche, etwas anderes an die Stelle zu setzen, wie zum Beispiel drei Mütter oder sowas, das konnten sie nicht, weil sie an der Stelle nichts hatten. Sie hatten also praktisch ihre Kritik ganz auf Negatives gestellt. Außerdem waren sie in sich widersprüchlich. Sie wollten etwas, was sie zugleich ablehnten. Diese Widersprüchlichkeiten im utopischen Denken können wir selber erleben, wenn wir uns zum Beispiel anhand von literarischen Utopien in Zukunft denken, eigene Vorstellungen für eine andere Gesellschaft entwerfen. Die Befreiungstheoretiker Karl Marx und Friedrich Engels versuchten, die Widersprüchlichkeiten im utopischen Denken zu überwinden. Sie wollten mehr als sich nur ein Bild von der sozialistischen Utopie machen, wollten weg vom Sozialismus als Utopie hin zum Sozialismus als Wissenschaft. Das sollte ein Doppeltes leisten. Einmal die flüchtigen Wünsche, also aus den Sozialutopien, die sie vorfanden, in eine bestimmte Kritik an der Gesellschaft und die Herausarbeitung dessen, was menschlich möglich wäre, was man sich wünschen, was man denken könnte, aus der Geschichte selbst zu erarbeiten. Das war das Projekt, was sie hatten. Es galt, wie das auch heißt, die Elemente der neuen Gesellschaft in der alten zu entdecken und nicht freischwebend oben drüber zu erfinden. Also musste man die Versuche befreiter Gesellschaft aus widersprüchlichen Verhältnissen erkennen und das so Erkannte unterstützen. Und dafür brauchten sie die Wendung zur Wissenschaft. Weil das Projekt ist so kompliziert, wie man aus diesen ganzen, erstmal die Widersprüche alle auffinden, dann zuspitzen, auf den Begriff bringen, dann sehen, mit welchem Seite man sich verbindet. Politische Strategie braucht also vorweg Kritik und Analyse. Und es war die Idee, die Flügel der Wünsche an tatsächliches menschliches Handeln zu binden. Das schließt die Kritik der Wünsche ein. Also dieses immer sich ewige Jugendwünschen ist natürlich ein problematisches Projekt oder wie das in anderen Utopien ist, zu wünschen, dass man Diamanten auf der Straße findet und ähnliches. Oder das Schlaraffenland, wo die Schweine immer mit Messer und Gabel im Rücken rumlaufen und ähnliches. Das sind natürlich problematische Wünsche. Die Konzentration bei Marx und Engels richtet sich weg von der allzu konkreten Ausmalung der Ziele auf die Unterstützung des Wegs und auf die Sammlung der Bausteine für eine neue Ordnung. Nur Umrisse bzw. so tendenzielle Bestimmungen sind genannt: Herrschaftsfreiheit, Entfaltung aller menschlichen Wesenskräfte als Möglichkeit für jeden und jede, kollektive Selbstbestimmung und der große Ratschlag. Die Arbeit mit dem utopischen Denken schließt die Kritik der Wünsche ein, als Kritik an Verhältnissen, in denen selbst die Träume die Spuren von Herrschaft und Unterwerfung behalten. Dass es nicht nur so wie bei den Studenten, dass die Wünsche, die sie haben, so klein sind und so alltäglich und nicht wirklich sich erheben über den Alltag, in dem sie stecken, sondern auch so, dass die gehegten Wünsche nicht notwendig auf Befreiung zielen, sondern ebenso gut solche sind, selber mächtig zu sein und zu herrschen. Einmal sah ich einen Film, in dem Barbara Streisand, eine von mir sehr, sehr geachtete Schauspielerin, die spielte da drin eine junge Mutter, die diese etwas eintönige Arbeit mit einem einzigen Kind auf den Sandplatz zu gehen und dort Stunden zuzugucken, wie es Förmchen setzt, die sich dem dadurch entzieht, dass sie wohl dort sitzt, aber dort gleichzeitig tagträumt. Von einem rasanten Auto abgeholt zu werden, um Fidel Castro, der sich als Lesbe outet, bei der Revolution zu helfen. Tagträume können also auch Ausdruck von utopischem Denken sein. Und so ließ sich Frigga Haug eine Menge solcher Träumereien von Frauen zuschicken. Sie wollte diese Tagträume auf ihr revolutionäres Potenzial überprüfen. Tagträume, die aufgrund von unerfüllten Wünschen, Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, Flucht aus dem Alltag geträumt werden. Das Potenzial eines utopischen Entwurfs im Sinne einer herrschaftsfreien Gesellschaft fand Frigga Haug jedoch nicht vor. Die Lektüre und Arbeit mit diesen Träumen hat mich 4 Monate in eine fast existenzielle Krise gestürzt. Denn alle diese Fantasien, denen sich die Frauen täglich über Stunden hingaben, entpuppten sich alle als Herrschaftsfantasien. Nur, dass jetzt die träumenden Frauen die Macht ergriffen hatten und sie entsprechend nutzten. Also solche, wo sie Leiter in einem Konzentrationslager waren und aus Enttäuschung über die Liebe zu dem real existierenden Ehemann ihn dorthin wünschten und dann ihn retteten. Großzügig. Solche und ähnliche Träume, wo die Frauen aus der Enge, in der sie lebten, sich selbst als Retter imaginierten und die Personen ihres Umfeldes immer da drin als beherrscht und sie als Herrscher abbildeten. Anhand der Beispiele wird klar, dass utopisches Denken gelernt gehört. Unsere Wünsche und Tagträume spiegeln oft nur das wider, was wir schon kennen, obwohl wir diese realen Zustände vielleicht überwinden und ändern wollen. Karl Marx und Friedrich Engels entwickelten, wie vorher beschrieben, aus der Utopie des Sozialismus die Wissenschaft des Sozialismus. Dieser Wissenschaft jedoch, kritisiert Frigga Haug, mangelt es an einer feministischen Sicht für die befreite Gesellschaft, klassenlos und herrschaftsfrei. Obwohl Marxisches utopisches Denken, jetzt kommt ein Marx-Zitat, die Entfaltung aller Sinne, höchste Individualität, die Zurücknahme des Staates und ein Verhältnis des Menschen zu Menschen vorsah, welches im Verhalten der Geschlechter zueinander sichtbar werden sollte, das ist alles Marx, nicht von mir, verengte sich in der konkreten Analyse von Herrschaft sein Blick schon. Im Lohnarbeitsverhältnis sieht er den ehemaligen Geldbesitzer als Kapitalisten, so eine berühmte Stelle aus dem Kapital jetzt, in die Fabrik voranschreiten, bedeutungsvoll schmunzelnd und geschäftseifrig, der eine, scheu, widerstrebsam, wie jemand, der seine eigene Haut zu Markte getragen und nun nichts anderes zu erwarten hat als die Gerberei, folgt hinter ihm der Arbeitskraftbesitzer als Arbeiter. Marx blickt hier ganz einseitig auf die Städte, die, wie wir es heute nennen würden, der außerhäuslichen Erwerbsarbeit. Sonst hätte er sehen müssen, dass der Zug an dieser Stelle gar nicht zu Ende ist. Denn hinter dem Arbeiter steht abseits, niedergedrückt von Einkaufstüten, Windeln und einem Baby im Arm, seine Frau. Und schon muss sie sich dieser Bepackung entledigen, um an seiner Seite ihre Arbeitskraft zu verausgaben, die sie doch auch schon auf diese Weise nur noch in geringerem Ausmaß hat. sozialistische Arbeiterperspektive in der Arbeiterbewegung nach Marx hieß nicht, den Bereich der Menschlichkeit und der Sorge um deren Nachwuchs und Zukunft in den Vordergrund zu rücken. Wir werden das nicht finden. Soweit Frauen eine eigene politische Anstrengung wert waren, ging es darum, sie Männern ähnlich in Effektivität, Produktivkrafterhöhung, Leistung, Erwerbsarbeit einzuschließen. Industrialisierung der Hausarbeit war die fortschrittlichste Devise, bei Lenin zum Beispiel. Später ging es darum, technische Hilfen in die Hausarbeit zu bringen und staatliche Einrichtungen als ihr Substitut, also Kindergärten und so weiter, zu fordern, damit Beruf und Familienarbeit vereinbar wären. Feministische Utopien im Verhältnis also zur marxischen Kritik sind anders. Eigensinnig stehen im Vordergrund feministische Utopien Träume von befreiter Reproduktion. Kinder wachsen an Bäumen. Muttersein ist eine kollektive Fürsorge ohne biologisches Band, wie wir das bei Piercy hatten. Herrschaftsfreiheit ist garantiert durch die Abwesenheit der Herren der Zerstörung. Frauenkulturen leben in sinnlichem Überfluss. Nur Grenzzäune und Mauern sind noch Zeugen einer anderen Welt, Beweise, dass die Befreiung nicht menschheitlich allgemein und umfassend möglich war. Die sind jeweils in Oasen, die feministischen Utopien, und malen sich das da aus. Feministisch-utopisch zu denken stößt sich an der Realität der Illusionslosigkeit heutiger Menschen. Sie sind durchweg zynisch oder resignativ, je nachdem, resigniert, wenn sie weiter unten sind, und zynisch, wenn sie weiter oben sind. Und was lange spekulative Drohung schien, ist eingetroffen. Die Markt-Leistungsgesellschaft und ihre Restriktionen haben die Fähigkeit zu Traum und Utopie beinahe vollständig zersetzt. Erinnern wir uns nochmal, woher wir kommen, wohin wir wollen, wer wir sind. Gerechtigkeit ist eines, wonach es alle verlangt. Dafür braucht es Solidarität. Und das Höchste, wonach es uns verlangt, ist Glück. Dafür brauchen wir Liebe. Unsere Wünsche sind nicht unbescheiden, gleichwohl schrumpfen sie im Laufe des Lebens, erscheinen zu groß, die Bedingungen dafür unerreichbar und unabsehbar, was wir selbst dazu tun könnten. Wer sind wir also als Frauen, die wir zuständig sein sollen für die Liebe und für Solidarität, dass wir zu ihrer allgemeinen Durchsetzung gar keine Macht haben? Sollen wir verzichten auf unsere Wünsche? Dieses und die Rückschneidung auf ein Mittelmaß, Resignation, sind schlechte Wegbegleiter für notwendige und wünschbare Eingriffe. Was nützt also dann noch der Geist der Utopie? Welche Hoffnung haben wir auf die Kraft der vorauseilenden Wünsche? Und wie groß ist Enttäuschung über die sich verschlechternde Realität, die solche Wünsche als bloße Träume schon im Entwurf verhöhnt? So bleibt die Aufgabe, selbst das Vermögen, Utopisches zu entwerfen, zu einem Lernziel zu machen, zum einen. Ein mögliches Mittel, Erinnerung für die Zukunft zu gewinnen, ist wiederum die Lektüre literarischer Utopien, und auf die werfe ich jetzt einen zweiten Blick. We'll be right back. Kommen wir nun zu einem Buchbeispiel für feministische Utopien. Der Roman »Er, Sie und Es« von der US-amerikanischen Schriftstellerin Marge Piercy. Feministische literarische Utopien, wie auch »Er, Sie und Es«, spielen sich oft in Oasen ab, in denen Befreiung umgesetzt ist. Außerhalb aber sind die gesellschaftlichen Verhältnisse weiterhin von Ausbeutung und Unterdrückung geprägt. Frigga Haug strukturiert die Inhaltsangabe des Buches mit folgenden Überbegriffen: Zukunft und Vergangenheit, Geschlechterverhältnisse, wie kommen Frauen im Roman vor und Produktionsverhältnisse. Anhand dieser Aspekte findet die theoretische Auseinandersetzung mit dem Roman statt. Zukunft und Vergangenheit. Wir schreiben das Jahr 2059. Ist übrigens schon ziemlich bald. Wir werden es nicht alle erleben, aber einige. Durch einen terroristischen Anschlag sind die angestauten menschlichen Waffenarsenale zur Explosion gekommen. Die Erde ist weitgehend verwüstet und verseucht. 23 Kapitale, also Multis, teilen sich die Resterde und einige Satelliten im künstlichen Raum. Die künstlichen Räume sind klimatisiert und geschützt und werden nur von den technischen Experten bewohnt, die zum Betrieb und zur weiteren Entwicklung der Multis gebraucht werden. Die übrige Menschheit, soweit noch vorhanden, vegetiert und arbeitet in verseuchten Zwischenzonen. Die Firmensatelliten sind vollständig computerisiert und kontrolliert bis hin zum Design der Menschen, die alle nicht nur einer Betriebskultur unterworfen sind, sondern auch alle ähnlich aussehen. Dafür und für möglichst lange Jugend und Fitness sorgen chirurgische Eingriffe. Die Geschlechterverhältnisse sind anders herrschaftlich organisiert als bei uns. Zumindest haben die Geschlechter die gleichen Berufe. Die Weise der menschlichen Reproduktion ist den Einzelnen freigestellt. Das heißt, sie können sich für Retortenbabys entscheiden oder einige Frauen können wählen, ein Kind selbst auszutragen. Ist allerdings sehr unmodern. Zwischen den Multis herrschen erbitterte Konkurrenz, Spionage und Verbrechen. So kommt die Zukunft vor. Die Vergangenheit. Eine der Gegenwelten bilden die Überlebenden des jüdischen Ghettos von Prag. Jetzt geht Piercy weit zurück zum Ende des 16. Jahrhunderts und erzählt die Geschichte von der langen Verfolgung, Einschließung, Vertreibung der Juden und von den Wünschen und Träumen der vielen und der Weisheit Einzelner. Die Erzählweise ändert sich ganz total. Aus den Kürzeln der Computersprache, das merkt man beim Lesen, erst kommen lauter Kürzel, kommen wir zum Stoff der Mythen und Legenden und zum ewigen Traum, dass Menschen in der Lage sein könnten, Menschen zu erschaffen, die ausgesuchte und gebrauchte Eigenschaften hätten. Dies ist natürlich ein Männertraum. Aber unvermittelt schießt das 21. Jahrhundert mit dem 16. zusammen. Ein Geschöpf aus Geist und Erde, auf die richtige Weise kombiniert und geformt, könnte doch mit den wichtigsten Aufgaben betraut werden und müsste die Not lindern, die drängenden Probleme lösen können. Der Weise des 21. Jahrhunderts ist ein Ingenieur, der älteste in jenem irdischen Ghetto, welches quasi sozialistisch organisiert, dem Expansionsstreben der Multis standhält, indem es Software für sie produziert. Seinem Vorfahren im Prager Ghetto ist es gelungen, einen Golem, der überstark an physischen Kräften ist, zu schaffen. Der rettet immer die Stadt, das Ghetto. Wie ein ganzes Heer kann der arbeiten. Der Ingenieur im 21. Jahrhundert konstruiert einen Cyborg, der wie ein Mensch ist, aber unbegrenzt lernfähig und ebenso lerngierig, der keines Schlafes bedarf und so intelligent ist, dass er den Schutz der Gemeinde übernehmen kann. Die Rückbeziehung der neuen Geschichte nach der Ökokatastrophe und in Vollendung des mikroelektronischen Zeitalters auf die Geschichte der Juden in Prag hat einen ganz seltsamen Effekt. Das Alte wird trotz Abwehr vertraut und damit erstreckt sich das Vertrautheit aufs Zukünftige. Man kann sich an diesem Cyborg erwärmen. Es wird einem sympathisch, wenn man das liest, wenn man das so zweimal gespiegelt nach vorn und nach hinten liest. Diese Verbindung der Vergangenheit mit der Zukunft ist wichtige Grundlage für Marge Piercys Utopie. Der Bezug auf Vergangenes ist eine Voraussetzung für utopisches Denken. Es hat ja keinen Sinn, die ganzen Problematiken, die die Menschen sich in ihrer Entwicklung und Vergesellschaftung geschaffen haben, einfach hinter sich zu lassen. Die müssen durchgearbeitet werden, allesamt. Also was an Zukunft entworfen wird, muss die Frage, wie gehen wir damit um, was wir bislang getan haben, enthalten. Geschlechterverhältnisse. Piercy blickt als Feministin. So kann sie unbestechlich die Entwicklung der Menschheit mit der Geschichte des Patriarchats verknüpfen. Es ist eine ihrer ermutigenden Stärken, dass sie Männerherrschaft nicht bloß als böse vorführt oder aber über sie schweigt, sondern sie als eine ganz bestimmte Lösung begreift für Probleme der Regelung von Gemeinwesen, die jetzt an ihr katastrophisches Ende gekommen ist. Also wie haben die einzelnen Gesellschaften sich geregelt? Und dann kommt, ist Männerherrschaft eine bestimmte Weise, es zu tun? Zum Beispiel, dass die einzelnen Gemeinschaften besser überleben, wenn die Frauen so wie bei Indianern nicht in den mittleren Raum kommen und nach außen geschützt werden und außen reiten dann die Männer und lassen sich umbringen oder ähnliches. Ne? Das ist eine bestimmte Regulationsweise, Frauen und Kinder müssen geschützt werden. Die Männer gehen nach vorn an die Front und verteidigen das Vaterland, um was alles an möglichen schrecklichen Regulationsweisen gedacht wird. Aber es sind Regulationsweisen von Gesellschaft. Der weise Maharal des 16. Jahrhunderts schafft den Golem, der mit seiner weit übermenschlichen Stärke wie eine Ein-Mann-Armee die Feinde abzuwehren in der Lage ist. Im 21. Jahrhundert braucht der Cyborg eine übergroße Intelligenz. Zugleich erfüllt sich der Erfinder den Vaterwunsch, einen Sohn zu haben, der sich nicht wie der seine dem Reich der Illusionen verschrieben hat, sondern der ansonsten ganz bedürfnislos nur noch lernen will, unbegrenzt gehorsam abstraktes Wissen akkumulieren. Das ist ganz unheimlich, den kann man abends an ein Lexikon anschließen und morgens kennt er das. Der gleiche Geist, der die Erfindungen vorantrieb, wird endlich Fleisch. Um als Mensch erkannt und akzeptiert zu werden, braucht dies ist notwendig, damit er als Beschützer funktionieren kann. Braucht der Cyborg allerdings auch ein paar soziale Tugenden. Dem Manne ebenbürtig lässt Piercy eine Frau auftreten, die den abstrakt männlichen Tugenden des Cyborgs weibliche Verwirrungen hinzuprogrammiert. Sie lehrt den Cyborg zu lieben und seinen Lerneifer ebenso emphatisch wie auf Wissen auch auf Menschen zu richten. Sehr schön geschrieben, wie sie das macht und was er dann tut. Zur notwendigen Dimension jeder Befreiungsvorstellung, jeder wünschbaren Utopie, gehört die Überwindung des Patriarchats. In Piercys Roman ist diese Lösung von geradezu humoristischer Stärke, weil sie die Einseitigkeiten der Geschlechter auf eine Weise kombiniert, dass die ursprünglichen Ziele, die ein jeder hat, subversiv unterlaufen werden. Das Kind männlicher Vernunft, Allmacht und der schon realisierbaren technischen Möglichkeiten wird durch weibliche Technikbeherrschung, nicht etwa durch weibliche Natur sein, sondern durch weibliche Technikbeherrschung irrational und eben darum nur fähig, um den Preis eigenen Untergangs seine Aufgabe zu vollbringen. Es muss so die Lösung aus der Logik ausgestiegen werden. Erst die kompetente Gleichberechtigung der Geschlechter unter Beibehaltung einer Differenz und die List der Kombinatorik machen dieses möglich. Wie kommen Frauen im Roman vor? Drei Frauen sind die zentralen Gestalten in Piercys Roman: Großmutter, Mutter und Tochter. Jede ist auf andere Weise in gesellschaftliche Taten verwickelt, anders sinnlich. Jede lebt unter anderen Bedingungen. Alle drei sind unerhört kompetent und qualifiziert, sodass sie ihre Fähigkeiten mit Lust einsetzen können, dass sie ohne Aktivität an Lebenslust verlieren. Alle drei führen eine Art von Widerstand gegen die Multis vor. Die Großmutter baut Sicherheitssysteme und entwickelt die gesuchte Software, das Außenhandelsprodukt der kleinen Kommune. Die Mutter, eine Bezeichnung, die für sie so unangebracht ist, dass diese Namensgebung zur ständigen Reflexion über Mütter herausfordert. Die Mutter also ist Informationspiratin. Es wird übrigens, falls Sie das wirklich lesen, was ich hoffe, ziemlich viel Empörung hervorrufen. Die Mutter nämlich hat ihre Tochter bekommen als Ausgleich an ihre Mutter, weil sie der eine so schlechte Tochter war, dass sie ihr eine bessere geben wollte, und sie hat sie selbstverständlich nicht ausgetragen und sich 9 Monate damit abgequält, sondern sie hat auf einer Samenbank den Samen eines berühmten Mathematikers 3 Jahrhunderte eher genommen und das Ganze im Reagenzglas entworfen und dieses so gemanschte Kind an ihre Mutter übergeben. Das wird die Diskussion um die Gentechnologie vielleicht auch etwas subversiver machen können, das zu lesen. Also die Mutter ist eine Informationspiratin. Sie ist eine der gesuchtesten Verbrecherinnen, denn sie befreit die Informationen aus den privaten Eigentumsverhältnissen und stellt sie der Allgemeinheit zur Verfügung. So zum Beispiel Zusammensetzungen von Arzneien und sowas. Auf eigentümliche Weise verkörpert die jüngste der drei die romantische Liebe, die Sehnsucht nach Familie, und verarbeitet beides schließlich zu einem Projekt, in dem sie gerade aus Liebe zu einem Cyborg dafür sorgt, dass die menschliche Erschaffung von Maschinen mit Gefühlen ausgeschlossen wird. Es scheint mir für feministische Utopien unabdingbar zu sein, dass positive Frauengestalten die Gesellschaft bevölkern. Frauen, die nicht einfach Vorbilder sind, nicht bloß aktiv, eingreifend, klug, schön und stark, wie das in den feministischen Krimis der Fall ist, sondern solche, die die Träume und Sehnsüchte, die wir heute und hier haben, aufnehmen und so zusammenfügen und leben, dass wir uns selbst als möglich erfahren können. Produktionsverhältnisse. Piercys Roman ist von großer Poesie und theoretisch ganz konsequent. Die Kapitallogik des Produzierens ist offensichtlich an ein Ende gekommen, und dennoch bestimmt sie weiterhin das Leben derer, die nach solchen Profitzwecken arbeiten dürfen. Der Rest ist Menschenmüll in anarchischem, mörderischem Bandenchaos der ökologisch verwüsteten Erde ausgesetzt. Insofern ist es durchaus ein Roman, der unsere jetzige Geschichte des weltweiten Siegeszuges der neoliberalen Politik konsequent zu Ende denkt. Aber selbst auf der Wüstenerde wächst Widerstand. Herrschaft, Kontrolle, Profit sind die Ziele der Multis, die sich mit einem riesigen Apparat an Wissen rüsten. So wie hier alte Muster der Geschlechterverhältnisse genutzt werden, um allgemein Herrschaftsziele durchzusetzen. Zum Beispiel wird die Form der Ehe genutzt, die Vormundschaft über das Kind zu Firmenzwecken zu vergeben. So wie also alte Muster genutzt werden, wird umgekehrt Befreiung erst möglich, wo die Geschlechter ihre jeweiligen Stärken als gleiche zusammenfügen. Science-Fiction-Romane werden im Allgemeinen nicht als Anleitung für utopisches Denken gesehen. Dies ist teilweise nachvollziehbar, da viele Bücher dieses Genres nur fiktive Geschichten erzählen, in denen die dargestellte Gesellschaft ein Spiegelbild der jetzigen gesellschaftlichen Verhältnisse ist. Nur technische und wissenschaftliche Errungenschaften werden in Zukunft gedacht, wie Raumschiffe, Androiden, Entdeckung fremder Galaxien und vieles mehr. Sie haben nicht den Anspruch, utopisches Denken zu fördern, Perspektiven, Möglichkeiten für eine andere Gesellschaft aufzuzeigen. Eine Gesellschaft, in der der Mensch kein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes und verächtliches Wesen ist. Er, sie und es von Marge Piercy knüpft an die gesellschaftlichen Verhältnisse im Hier und Jetzt an und denkt sie weiter. Also alles andere als eine befreite Gesellschaft. Trotzdem beschreibt sie innerhalb dieser durch und durch kapitalistisch verfassten Welt Inseln und Möglichkeiten für Widerstand und Befreiung. Gegenwart wird nicht zugunsten von Fiktion entwertet, sondern die Autorin eröffnet die Möglichkeit, aus dem Alltag Brauchbares herauszuarbeiten. Die verschiedenen miteinander verschränkten Herrschaftsbeziehungen und die Sehnsüchte von Menschen nach Liebe und Gerechtigkeit über Jahrhunderte werden gleichzeitig sichtbar. Die Stärke dieser literarischen Utopie liegt nicht zuletzt in der liebenden und leidenschaftlichen Haltung der Autorin zur Welt. So werden Geschichte und Zukunft gegenwärtig, werden das Differente und das Gemeinsame als Kraft, Alter als Erfahrung und Weisheit entzifferbar, durch die wir unsere Träume in eingreifendes Handeln übersetzen können. Zu dieser theoretischen Auseinandersetzung mit Utopien können wir nur noch hinzufügen, stürzt euch ins Lesevergnügen. Empfehlen können wir euch Er, Sie und Es und Frau am Abgrund der Zeit. Beide Romane sind von Marge Piercy, erschienen im Argument Verlag.